ich ohne dich war. Darum kenn mich den Wind nicht, mein Haar. Nachher werde ich schreiben, bei den Büchern bleiben. Aber jetzt ist die Luft viel zu klar. Lass uns ein.